ganze Zeit anbrüllen, sondern wir spielen irgendetwas sagen, junger Mann. Wir werden Maul halten, solange wir ein Stück spielen und dazwischen irgendwas brüllen. Und wenn du weiter während des Spiels etwas brüllen willst, dann riskier ein paar Zähne. Irgendwelche Wünsche? Sag mal irgendwelche Wünsche, du hast doch eine Stimme, sag doch was. Für Seele brennt, seid ihr zu laut. Noch was? Zwei Stücke schon von Hand, die wir sowieso spielen.